Drei solcher Ordensburgen der NSDAP gibt es in Deutschland, Kommandant Godes. Und Sie haben eine große Aufgabe. Ja, der Sinn dieser Ordensburgen ist der, die Führernachwuchsschulung für das deutsche Volk durchzuführen. Das heißt, aus den Reihen der NSDAP die befähigsten jungen Parteigenossen herauszusuchen, um sie auf die zukünftige Führung des deutschen Volkes vorzubereiten. Diesen Auftrag bekam im Jahre 1933 der Reichsorganisationsleiter Parteiense Dr. Leib vom Führer direkt. Der Auftrag war kurz und bündig. Schaffen Sie Möglichkeiten, dass für alle Zeiten dem deutschen Volk eine gesunde, instinktsichere politische Führung gewährleistet ist. Der Reichsorganisationsleiter ging dann daran, die Städten zu schaffen, in denen diese Aufgabe gelöst werden kann. Und so wurden dann diese drei Burgen im Reich erbaut. Eine im Osten, hier Krössinsee, die andere im Westen, Vogelsang, die dritte im Süden, Sonthofen. In diesen drei Burgen werden nun die ausgesuchten, guten, jungen Parteigenossen zusammengezogen und in einer 3- bis 4-jährigen intensiven Betreuung und Schulung für ihre zukünftigen Aufgaben ausgerichtet. Wir haben hier natürlich gar kein Vorbild gehabt. Wir haben hier neue Wege suchen müssen und man kann wohl sagen, dass diese neuen Wege, die nunmehr in dieser Erziehung beschritten sind, bisher unbedingt erfolgreich gewesen sind. Wir sind nach der Erkenntnis gegangen, Schulung des Geistes, des Körpers und der Seele. Daraus ergibt sich die Arbeit in den Burgen selbst. Es musste also Vorsorge getroffen werden zu einer ausreichenden und ausgiebigen Körper- und Charakterschulung und selbstverständlich in erster Linie zu einer tiefgründigen, weltanschaulichen Schulung. Daraus natürlich ergab sich auch der Bau der Burg selbst, die Anlagen, die geschaffen werden mussten. Wir treiben in den Burgen den Sport in all seinen Arten, Fechten, Reiten, Wassersport, Segeln, Schwimmen, Fliegen, motorsportliche Ausbildung, Boxen und so weiter. Zur Charakterschulung ist zu sagen, dass wir an die Junker unerhörte Anforderungen bei Mutproben stellen. Wir werden in aller Kürze dazu übergehen, dass der Junker unter Beweis stellt, jeder Situation durch eigenen Entschluss gewachsen zu sein. Meinetwegen durch Fallschirmabsprünge oder aber durch einen Sprung vom 10-Meter-Brett und so fort. Ganz besonderes Augenmerk, sagte ich schon, richten wir selbstverständlich auf die weltanschauliche Schulung. Die unterscheidet sich, man kann sagen, in drei Hauptgebieten: rassenpolitische Schulung, geopolitische Schulung und geschichtspolitische Schulung. Hier werden durch Hauptlehrer die Vorträge gehalten, die dann in Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitskameradschaften ganz intensiv unter der Anleitung der Erzieher durchgearbeitet werden. Die kleinste dieser Arbeitsgemeinschaften ist 13 oder 14 Mann stark, somit fällt ein eventueller Einwand einer Massenschulung. Es ist durchaus eine intensive Betreuung, man kann sagen, individuelle Schulung des Einzelnen möglich. Der Weg ist beschritten und wird, daran zweifle ich nicht, erfolgreich bei diesen drei Hauptgebieten der geistigen, körperlichen und seelischen Schulung fortgesetzt werden.